sprechen, die von harten Sinnen. Die von harten Sinnen sind nicht leichte zu gewinnen. Mädchen, Mädchen, Mädchen, die von harten Sinnen, von harten Sinnen, sind nicht leichte zu gewinnen, sind leichte nicht, leichte nicht. Mädchen, die von harten Sinnen, Mädchen, die von harten Sinnen, sind nicht leichte zu gewinnen. Den rechten Ort, doch trifft man den rechten Ort. Oh, so kömmt man glücklich fort. Oh, so kömmt man glücklich fort. So kömmt man glücklich fort. So kömmt man glücklich fort. Trifft man den rechten Ort, trifft man den rechten Ort, oh, so kömmt man glücklich fort, so kömmt man, so kömmt man glücklich, glücklich fort, oh, so kömmt man glücklich fort. Trifft man den rechten Ort, so kommt man glücklich fort.